Tränen, grad sie ist wieder da. Mitten im Leben, wir haben eine Pause gemacht. Das ganze Land ist außer sich, wir sind wieder da. Vergessen euch doch nicht. Lass mit uns die Wände wackeln, Kategorie C. Wir sind wieder da, Kategorie C. Wir sind euch treu geblieben, Kategorie C. Lass das Ballern fliegen, aho hey, Kategorie C. Wir predigen kein Wasser und saufen lieber Wein. Wir wollen heute mit euch feiern, komm, schenkt noch einen ein. Auf die nächsten Jahre, auf die geilste Welt der Welt. Wir spielen gerne Mutter und es geht uns nicht ums Geld. Lass mit uns die Wände wackeln, Kategorie C. Wir sind wieder da, Kategorie C. Wir sind euch treu geblieben, Kategorie C. Lass das Ballern fliegen, aho hey, Kategorie C. Mit uns die Wände wackeln. Wir sind wieder da. Wir sind euch treu geblieben. Lasst das Banner fliegen. Dreh die Regler nach oben und gib mir ein bisschen Halt. Wir sind wieder da. Volle Dröhnung, Überschall. Die Party ist erst zu Ende, wenn das Licht aufgeht. Heute wird gefeuert, bis keiner mehr steht. Lass mit uns die Wände wackeln, Kategorie C. Wir sind wieder da, Kategorie C. Wir sind euch treu geblieben, Kategorie C. Lass das Ballern fliegen, aho hey. Lass mit uns die Wände wackeln, Kategorie C. Kategorie C. Wir sind euch treu geblieben, Kategorie C. Lasst das Ballern fliegen, aho hey, Kategorie manchmal tut es wirklich weh. Das ist unser Leben. vorher seh. Ich werf den Anker, denn ich weiß genau, wo ich steh. Yeah. wird, dann ist der echte Fußball bald gestorben. Der Fan wird zum stillen Konsument von. Yeah.

erfahren. Wir sind hier, wir sind da, wir sind immer für euch da. Doch wenn wir glücklich sind, werden wir nie erfahren. Wir sind hier, wir sind dort, wir sind immer für euch da. Doch wenn wir glücklich sind, werden wir nie erfahren. Kurz vorm Überschnappen, wir bekommen nicht genug.

wenn es mal nicht weitergeht. Wir sind deine Freunde, der Haufen, der dich lebt. Die zu dir stehen, wenn es mal nicht weitergeht. Uns gegen jeden und alles gewährt. Freunde vielleicht, noch viel mehr. Wir haben zueinander bekannt. Auf ins neue Jahrtausend. Neue Schweinereien sind schon geplant. Wir sind deine Freunde. Der Haufen, der dich lebt. Die zu dir stehen, wenn es mal nicht weitergeht. Wir sind deine Freunde, der Haufen, der dich lebt. Die zu dir stehen, wenn es mal nicht weitergeht. Sein. Stopp endlich diese Chaoten!

Heute wird ein guter Tag und wir gehen ins Stadion.

Gegenseite auf die Schnauze schlagen. Für immer, Katze, für immer, Seh, für immer. So sind wir, das ist unser Leben. So wird es immer weitergehen. Für immer, Katze, für immer, Seh, für immer. Wir sind Bulls, wir werden uns ewig jagen. Gegenseitig auf die Schnauze schlagen. Für immer, Katze, Covid-C. So sind wir. Verderben geht.